Ich bin ein Schluckspecht, sauf Ziege, träge und breit. Doch geh zum Rap, werde ich jemals zu jene am Mike. Beiße mich fest, lass mich los, Rhyme, zerlege den Beat. Hier ist ein Raubtier auf Pirsch, meine Ernährung Musik. Hitzel, Hitze auf Papier, sitz da, kicke die Reime und notier. Zum Arbeitstier töte mein Schweine und Kapier. Nicht was ihr geht, Rapper kommt wie ein Wal an Land. Unbeholfen, ihr wollt dicke Fische, mein Gekappen fangen. Ich bin unbekannt, halt mich raus, schraub am Rap. Mach auf Acker Gaul, zieh den Karren aus dem Dreck. Tracks mit Konzept, mit Durchblick wie Adleraugen. Hat so viele Parts, man, da würden sogar Lama staunen. Trau dich ins Gehege und du wirst zerfleischt, ich mein. Mit nur einer Line, weil diese zu reichen scheint. Schreibt mein Scheiß von im Part, Co geht gerade ab. Ihr Maden fühlt euch groß, real geht gar nicht ab. Wir rappen schon ohne jeden Sinn. Mann, ihr Rapper seid wie Mountainwurf, Untergrund doch eben. Ich mach mein Ding, bleib entspannt, schreib, glaub an mein Herz. Euer Affenzirkus nervt nur nicht mehr. Dann rappe ich schon ohne jeden Sinn. Mann, ihr Rapper seid wie Mautwurf, Untergrund doch eben. Ich mach mein Ding, bleib entspannt, denn wenn Co wieder perzt, gibt es Rap bis zum Mann, schlag wie Kolibri-Herz. Taten, nicht Worte, Gedanken werden in Parts gepackt. Mal glatt ich Ranzer, weil ich noch Ecken und Kanten hab. Brandklotz wie Sau, und ich hab Strophen satt. Flieg über Beats, du schießt nur wieder den Vogel ab. Ich bleib dabei, obwohl ich weiß, kann an Kreta nach. Mach einfach Sound, geh meiner inneren Pferde nach. Ich bin die Pferdelunge, atme nur einem, was ich sag, ist alles wahr, wie Papagein labert alles. Punkt auf den Punkt, keine falsche Welt wie Falkencrest. Hör Rap doch, fühl mich auf den Kuckuckskind im falschen Nest. Spinn Gedankennetze, halt fliegende Verse fest. Mach mein Ding, bleib entspannt, hinten wird der Erbel fett. Dickes Brett, Parts, die entspannt kommen. Nilkrokodile, doch am Start, wenn's drauf ankommt. Dann rapp ich schon ohne jeden Sinn. Mann, ihr Rapper seid wie Mautwurf, Untergrund doch eben. Ich mach mein Ding, bleib entspannt, schreib, glaub an mein Herz. Euer Affenzirkus nervt nur nicht mehr. Dann rapp ich schon ohne jeden Sinn. Mann, ihr Rapper seid wie Mautwurf, Untergrund doch eben. Ich mach mein Ding, bleib entspannt, denn wenn Co wieder perzt, gibt es Rap bis zum Mann, schlag wie Kolibri-Herz.